1959. 9 junge Bergwanderer machen sich auf ins nördliche Uralgebirge. Es ist eine Tour mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Eine Tour, von der sie nicht zurückkehren. Die Umstände ihres grauenvollen Todes werden nie geklärt. Der Fall gilt als der mysteriöseste in der Geschichte Russlands. Nach Cliffhanger und Mindhunters. Zeig uns deine Scheiß-Tätowierungen. Ihr wollt meine Tätowierung sehen? Bitte. Hä? Da Herrn Mosusaya Gena Scheiße. G plus S plus P gleich D. Was soll die Scheiße? Der Lageplan. Kodiert. Ohne mich findet ihr die goldene Baba nie. Wir werden sehen. Wenn deine Füße erst im Feuer liegen. Der neue Film von Rennie Harlin, dem Meister des Suspense. Juri, was ist los mit dir? Komm, steh auf! Ich geh nicht mehr weiter. Juri! Ich habe es satt, davon zu laufen. Was soll das? Ich bleibe hier und kämpfe. Wir müssen weiter, sonst sterben wir alle. The Dyatlov Massacre. Nach einer wahren Begebenheit. Ab Herbst in diesem Kino. Satan. Es kommt, um dich zu holen. Und es ist nicht allein. Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 4. Tattoos. Minsk, 2019. Hochsicherheitstrakt. Ein Teil von mir fürchtet sich vor dem, was ich finden werde. Oder was ich tun werde, wenn ich es gefunden habe. Viktor. Aber mehr noch als Furcht ist in mir der Wunsch, zu wissen, was dort oben passiert ist. Was wirklich mit meinem Vater geschehen ist. Viktor Dyatlov? Nördlicher Ural, Sverdlovsk, 1959. Genosse Staatsanwalt, ich bitte Sie, haben Sie doch ein Herz. Tut mir leid. Sie haben doch auch Kinder. Die Anweisung lautet, dass der Sarg nicht zu öffnen ist. Machen Sie doch eine Ausnahme. Außer uns ist ja niemand hier. Haben Sie Erbarmen mit einer Mutter. Glauben Sie mir, es ist besser so. Es ist kein schöner Anblick. Ich habe die Säuberungen überlebt. 2 Weltkriege, 3 Hungersnöte. Und Sie glauben, der Anblick meines toten Semja könnte mich... Na, nicht weinen. Beruhigen Sie sich doch, ich bitte Sie. Ich will ihn doch nur noch einmal sehen. Also gut, eine Minute, nicht länger. Ich gehe vor die Tür und weiß von nichts. Danke. Ich danke Ihnen, Genosse Ivanov. Gott möge Sie segnen. Eine Minute. Ich hab's ihr ja gesagt. Das ist nicht Semja. Das ist nicht mein Semja. Sie müssen den Tod Ihres Jungen akzeptieren, Genossin. Ich weiß, dass es schwer, das eigene... Aber wenn ich es Ihnen doch sage... Ich werde doch mein eigen Fleisch und Blut erkennen. Sein Zustand, die Verwesung. Mein Semja hatte keine Tätowierungen. Das wüsste ich doch. Sind Sie sicher? Aber ja. Dann ist mein Semja vielleicht noch am Leben. Sie müssen mir versprechen, dass Sie ihn finden, Genosse. Genosse Staatsanwalt, ich bitte Sie. Nördlicher Ural. Vishai, 1989. Semjon Solotarjow hatte keine Tätowierungen. Wir haben Verwandte befragt, Freunde. Glauben Sie wirklich, dass er noch am Leben sein könnte? Davon bin ich überzeugt. Ich habe seiner Mutter das Versprechen gegeben, dass ich ihn finden werde. Und das habe ich auch mir selbst geschworen. Wer wurde dann beerdigt? Ich denke, sein Zwillingsbruder. Solotarjow hatte einen Zwillingsbruder? Sagen Sie bloß, das haben Sie nicht gewusst. Ich höre zum ersten Mal davon. Sein Name war Nikolai. Er hat mit den Nazis kollaboriert und ist nach dem Krieg spurlos verschwunden. Aber seine Mutter hätte ihn doch erkennen müssen. Die Leiche wurde erst 3 Monate später gefunden. Ohne Augäpfel, ohne Zunge. Dann die Verwesung. Wir konnten ihn nur anhand seiner Papiere identifizieren. Weshalb hätte Semyon seinen Zwillingsbruder in die Gruppe einschlossen sollen? Das frage ich mich seit 30 Jahren. Semyon Solotajov, geboren 1921. Von seiner Generation haben nur 3% überlebt. 4 Tapferkeitsmedaillen. Trotzdem wollte ihn das Militär nach dem Krieg nicht mehr haben. Abgeschlossenes Studium am Institut für Körperkultur. Jahrelang Wanderführer im nördlichen Ural. Mit 38 noch Junggeselle. Bei dem Frauenüberschuss damals sein Wunder. Bist du noch am Leben, Semyon? Und wenn ja, wo bist du? Wenn Sie auf der Suche nach Semyon sind, was machen Sie dann hier in dieser gottverlassenen Gegend? Jeder, der sich auf den Weg zum Dyatlov-Pass macht, muss hier durch. Und er braucht Benzin, um weiterzukommen. Wenn Semyon Solotajov noch am Leben ist, wird er irgendwann hier auftauchen. Ich weiß es. Weshalb sind Sie sich da so sicher? Wegen seinem Bruder mussten sie alle sterben. Davon bin ich überzeugt. Er wird kommen. Das Gesetz der Schuld. Das Gesetz der Sühne. Alles auf Position. Action. Sverdlovsk, 1959. Wer ist da? Weißt du noch, wie wir damals den Hund vom alten Sergej geklaut haben? Brüderchen, Mamutschka hat uns dafür ganz schön verprügelt. Aber gegessen hat sie ihn trotzdem. Nikolai! Nikolai! Hey, Semyon. Wir haben geglaubt, du wärst tot. Erschossen oder in irgendeinem Gulag verrottet. 18 Jahre! Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich wollte dich und Mamutschka nicht in Gefahr bringen. Du musst verrückt geworden sein. Wenn sie dich erwischen, wirst du wegen Hochverrat hingerichtet oder kommst lebenslang nach Sibirien. Mit den deutschen Schweinen. Wie konntest du uns das nur antun? Ich war jung und brauchte das Geld. Das ist nicht witzig, Nikolai. Wirklich nicht. Weißt du, wie oft wir wegen dir verhört worden sind? Ich kann dir gerne ein paar Narben zeigen. Hör auf, Semyon. Lass die alten Geschichten. 18 Jahre. Warum ausgerechnet jetzt? Ich habe meine Spuren verwischt, so gut ich konnte. Ich dachte, ich hätte sie abgeschüttelt. Aber sie sind immer noch hinter mir her. Nach all der Zeit. Wenn sie mich erwischen, dann... Ich brauche deine Hilfe. Sie werden mir bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Und das meine ich wörtlich. So weit würde selbst der KGB nicht gehen. Ich rede nicht vom KGB. Von wem dann? Cut! Nördlicher Ural. Vishai, 1989. Sie glauben also, jemand wollte Semyons Zwillingsbruder an den Kragen und hat deswegen meinen Vater und die ganze Gruppe erledigt? Das wäre eine Möglichkeit. Welche Theorie haben Sie? Bislang noch keine. Aber ein Mitglied der Gruppe wurde erwürgt. 4 sind erfroren. Anderen wurde der Schädel zertrümmert. Und nicht nur Solotajov, sondern auch Luda Dubinina hat man die Augen und die Zunge rausgerissen. Und das alles, um einen Mord zu vertuschen? Ich weiß nicht. Was ist Ihre Meinung? Ich vermute, damit wollte man den Verdacht auf die Mansi lenken. Geisterbeschwörer, Götzenanbeter. Die leben in ihrer eigenen Welt. Keiner traut ihnen so recht. Unser Kompass spielt verrückt. Und an den Bäumen immer wieder Mansi-Zeichen. Obskur und mysteriös. Wenn wir sie entziffern könnten, wüssten wir vielleicht, wo der Pfad hinführt, wohin wir gehen. So aber verlieren wir ihn am Ufer des Flusses. Seit Tagen habe ich das Gefühl, dass wir hier draußen nicht alleine sind. Wir sehen sie immer öfter, diese Zeichen. Vielleicht hätten wir auf den Mann sie hören sollen. Vielleicht hätten wir umkehren sollen. Wir haben uns verlaufen. Überall Zeichen der Mansi. Ziemlich gruselig. Wir wissen nicht, was sie bedeuten. Sollen sie uns warnen? Aber wovor? Ein vorgetäuschter Ritualmord? Wir wären fast drauf reingefallen. Wir dachten, vielleicht hat die Dyatlov-Gruppe ein Heiligtum entweiht oder verbotenes Gebiet betreten. Sie nennen den Cholatsiachl den Berg der Toten. Bei den Verhören faselten die Mansi irgendwas von bösen Geistern, einem Fluch, vom Teufel, der ganze Hokuspokus. Rede, verdammter Scheißkerl! Warum habt ihr sie umgebracht? Seitan, Seitan. Kura, Seitan. Doro. Doro. Jaka MS Alarga, Otorten. Otorten! Cholatsiachl. Siachl. Seitan! Seitan! Was sagt er? Dass sie der Teufel gescheucht hat. Dass er sie gewarnt hätte. Geht nicht zum Berg der Toten. Geht nicht dorthin. Dort wohnt der Teufel. Was soll der Blödsinn? Du lügst doch! Also gut, er kann es sich aussuchen. Hammer oder Zange? Susabi. Ihr sagt, die Zähne. Jedenfalls haben wir nichts Brauchbares aus ihnen herausbekommen. Und wir haben damals so ziemlich jeden zum Reden gebracht. Ob schuldig oder nicht. Aber diese Jungs, die waren knallhart. Das muss man ihnen lassen. Also haben sie sie wieder gehen lassen? Notgedrungen. Obwohl ich immer noch davon überzeugt bin, dass sie irgendwas wussten. Ich meine, die ganze Sache ist quasi vor ihrer Haustür passiert. Kennen Sie jemanden, der die Gruppe um meinen Vater vor ihrem Aufbruch noch lebend gesehen hat? Der alte Piotr könnte noch am Leben sein. Ich weiß allerdings nicht, ob er Ihnen groß weiterhelfen kann. Als ich ihn das letzte Mal gesprochen habe, war er schon etwas... Na, Sie wissen schon. Er hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Zu viel Selbstgebrannter, nehme ich an. Wo finde ich ihn? Er betreibt eine illegale Schnapsbude im 41. Quartal, dem Arsch der Welt. Von dort sind sie aufgebrochen. Sie erkennen ihn leicht an seinem roten Bart. Wie komme ich dorthin? Fragen Sie Onkel Vanya. Er beliefert das 41. seit 30 Jahren. Nikolai, ich störe ja nur ungern, aber ich muss pissen. Tu dir keinen Zwang an. Deinen Schwanz kenne ich schon so lang wie meinen eigenen. Du weißt gar nicht, wie sehr mir ein heißes Bad gefehlt hat. Seit wann hast du diese Tätowierung? Seit Vorkuta. Vorkuta, Sibirien, 1951. So, fertig. Ich hoffe, dass sich die Scheiße nicht entzündet. Ja, wird schon gehen. Verdammt, Sascha, du hast echt eine Sauklaue. Das verunstaltet mich für den Rest meines Lebens. Was hast du erwartet? Einen Schischkin? So, und jetzt? Lass uns alles nochmal durchgehen. Was bedeuten sie? Cut! Gestatten Sie mir eine letzte Frage. Wenn's der Wahrheitsfindung dient... Ihre Tätowierungen auf den Fingerknöcheln, die Spielkarten. Ach, das. Eine Jugendsünde. Ich war ziemlich betrunken und habe eine Wette verloren. Habe behauptet, beim Durak wäre ich nicht zu schlagen. Seitdem muss ich damit leben. Spielkarten. Ein brennendes Herz, dessen Flammen nach unten zündeln. Symbol für brennenden Hass, Tod und Vernichtung. Daher muss Usaya Gena G plus S plus P ist gleich D. Alles hängt mit den Tätowierungen zusammen. Ich fühle es. Ich weiß es. Piotr, ich bin's, Lev. Was gibt's, Lev? Du bekommst Besuch. Besuch? Von wem? Dem Sohn von Igor Dyatlov. Dyatlov hat einen Sohn. Ich hab's auch nicht glauben können, aber es stimmt. Ich habe ihn überprüft. Er behauptet, dass er für die Pravda recherchiert. Dermo, glaubst du, er weiß etwas? Ich habe ihm auf den Zahn gefühlt. Ihm einiges erzählt. Du hast was? Bist du verrückt geworden? Keine Sorge. Ich habe über 10 Jahre als Staatsanwalt gearbeitet. Ich weiß, was ich tue. Er schien ziemlich überrascht. Er hatte auch von Nikolai keine Ahnung. Entweder weiß er wirklich nichts oder er ist verdammt gerissen. Wo ist er jetzt? Onkel Vanya bringt ihn zu dir. Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 4. Tattoos.